Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Zum Fan hat's nicht gereicht. Yeah. Zum Fan hat's nicht gereicht. Musik hier aus dem neuen Album von Noel Gallagher's High Flying Birds. Davor alter Track von der britischen Band Cream und davor Carl Barrett and the Jackals. Carl Barrett hat sich einen Namen in erster Linie als Gitarrist der Libertines gemacht. Mit seiner Band The Jackals und dem gerade erschienenen Debütalbum Lady Drain im Rücken kommt er heute, also Mittwoch, für einen Auftritt in den Sektor. Schauplatz ist der kleine Kölner Club MTC. Ein Konzert, auf das ich mich freue. Obwohl, ob nun Libertines, Baby Shambles, Dirty Pretty Things oder auch Carl Barrett and the Jackals. Respekt, Wertschätzung, Begeisterung mitunter. Ja, zum Fan allerdings hat's nicht gereicht. Ich beneide Fans, ihre Vernetzung, ihre Drähte zu den Stars, oft sehr persönliche Drähte, zumindest bis hin zum unmittelbaren Umfeld der oder des Angehimmelten. Wobei Gespräche mit Fans über ihren Künstler enden aus Sicht des aufmerksamen Beobachters, des Journalisten in aller Regel als komplettes Desaster. Denn als Faustregel gilt, Gott weiß alles, der Fan weiß alles besser. Ich kannte jemanden, der besaß 700 Platten von David Bowie. Ganz ehrlich, 700. So viele hat Bowie natürlich nie gemacht, aufgenommen, klar. Aber zählt man alles an Singles, Alben, Picture-Discs, Japan-Pressungen, Live-Aufnahmen und vor allem die ganzen Bootlegs zusammen, dann können solch schwindelerregende Zahlen schnell im Raum stehen. Nun unterhalte dich einmal auch nur wenige Minuten mit jemandem, der 700 David Bowie-Platten besitzt, über David Bowie. Das hat keinen Sinn. Schon nach drei Sätzen wird der Kerl dich mit einer herablassenden Geste abwürgen und dir zu verstehen geben, du hättest ja überhaupt keine Ahnung. Thank you. Musik vom Niederländer Jaco Gardner. I love him. In diesem Jahr, schon sehr bald, wird es ein neues Album von ihm geben. Aber ich muss konstatieren, zum Fan hat's nicht gereicht. Versucht habe ich es ja, insbesondere damals als Teenager. Unser eins, wir hatten verdammt viel Zeit. Wen zum Teufel interessierte die Schule? Kraftwerk, Amondyl, Can, Ashrat Tempel, Birth Control, Krautrock, Deutschrock. Ich will das alles gar nicht groß aufwärmen. Entscheidend ist, damals wie heute galt, dass der Fan nicht notwendigerweise schon während der Stunde Null eines Künstlers, einer Band mit an Bord sein musste. Es reichte der berühmte Zufall, mit dessen Hilfe man diese oder jene Band entdeckte, ihr von nun an folgte und sich gleichzeitig mit den Anfängen vertraut machte. Nach meiner Erfahrung unterscheidet sich ein Fan von einem Journalisten unter anderem auch dadurch, dass letzterer, der Journalist also, zumeist immer erst mit dem Zweitwerk eines Künstlers auf diesen aufmerksam wird. Das Debüt nämlich ist häufig genug auf einem obskuren Klein- oder Kleinstlabel erschienen und nur dem Fan geläufig, der natürlich im Gespräch mit dem Journalisten nicht müde wird, zu behaupten, ohne Kenntnis des Erstlingswerks sei der Künstler an sich überhaupt nicht greifbar. Klar, dieser Tunnelblick eines Fans, so sehr er mich fasziniert, nein, dazu hat es nie gereicht. Obwohl ich zum Beispiel einzelne Titel der Krautrock-Band Can wie eine Fotografie mit mir herumtrage, bis heute, seit Jahrzehnten. Vitamin C etwa, ein Song, der damals auch im womöglich schlechtesten Tatort aller Zeiten Verwendung fand. Titel Tote Taube in der Beethovenstraße. Zum Ende des Can-Songs hin, Vitamin C, gibt der Keyboarder Irmin Schmidt dem Song eine ergreifend schön und schlicht wirkende Melodie mit auf den Weg ins Ziel. Anleihen an diese Melodie sind mir immer wieder mal begegnet, zum Beispiel bei Portishead oder aktuell auf dem neuen Album der britischen Band The Charlatans, die ich über die Maßen schätze. So sehr, dass ich mich jetzt noch fragte, ob ich am Ende womöglich ein Charlatans-Fan sei. Bevor ich die Frage für mich beantworten konnte, geschah jedoch etwas Merkwürdiges, um nicht sogar zu sagen Einschneidendes. Als ich vor 2 Tagen am Sonntagabend unweit des Studios hier parkte und die Fahrertür öffnete, lag unmittelbar neben dem Wagen eine tote Taube. Und so konstruiert das womöglich klingen mag, es ist die reine Wahrheit. Mich schauderte. Can, The Charlatans, tote Taube, in diesem Fall unweit der Beethovenstraße. Zum Fan hat's nicht gereicht. Das hier ist der Album-Opener Talking in Tones aus dem gerade erschienenen neuen Album der The Charlatans. Und dieses Album trägt den Titel Modern Nature. Eine großartige Band, aber zum Fan hat's nicht gereicht. Und irgendwann wurde mir klar, mit zunehmendem Älterwerden wird so etwas nicht unbedingt leichter, sich bei Zeiten vielleicht doch noch einmal als Fan zu outen. Anfang der 90er Jahre startete ich womöglich insbesondere vor dem Hintergrund dieser langsam dämmernden Erkenntnis einen neuen Versuch. Ich wollte Fan sein, nachdem ich auf eine Band aus Wales gestoßen war, deren Albumtitel durchaus als genial trotziger Versuch, die Zeit einfach anzuhalten, gedeutet werden durfte. Generation Terrorists. So hieß das Debütalbum der Manic Street Preachers, deren eindringlich krachender Gitarrenrock mich bereits mit der kurz vorher veröffentlichten EP Slash and Burn zutiefst beeindruckt hatte. Motown Junk, der zentrale Song daraus, wurde zu so etwas wie meiner ganz persönlichen Hymne. Zum Fan hat's nicht gereicht. Die Manic Street Preachers hatten bereits vor Slash and Burn, dieser EP, die ich hier gerade gespielt habe mit Motown Junk, eine 4-Track-EP veröffentlicht, New Art Riot, so der Titel, war auf dem Kleinstlabel Damaged Records des Melody Maker-Journalisten Rob Stanley veröffentlicht worden und natürlich an mir vorbeigegangen. Wieder einmal zeigte sich, Journalisten sind immer erst mit der zweiten Veröffentlichung am Start. Das Debütalbum freilich, das schickte Sonja von der fraglichen Plattenfirma mir bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Generation Terrorists, ein super Album. Kurzzeitig war ich nun tatsächlich überzeugt davon, ein beinharter Fan der Manic Street Preachers zu sein. Und was zeichnet einen Fan neben vielen anderen Dingen aus? Richtig, sein missionarischer Eifer. Ich versuchte also Freunde und Bekannte von den Manics zu überzeugen, mit mäßigem Erfolg. Kannst du mal was anderes spielen? Die Frage klingelt mir heute noch in den Ohren. Dann spielten die Manics im Vorprogramm der Toten Hosen. Sonja war es, die nach meiner Erinnerung ein Interview organisiert hatte. Ich war sehr aufgeregt, traf aber auf eine ungemein freundliche und aufgeräumt wirkende Band. 1995 verschwand dann der Gitarrist Richie Edwards spurlos. Tagelang wälzte ich in den Wochen darauf alle nur denkbaren Musikmagazine, um womöglich einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort zu bekommen. Was ich erfuhr, war dies. Edwards hatte phasenweise wie ein Irrer getrunken, hatte sich in Bangkok Fleisch vom Körper geschnitten, sich mit dem Messer tiefe Schnitte beigebracht und sich in Andeutungen verloren. Ich glaube an nichts mehr, aber es ist mein Nichts, das hatte er geschrieben. Und ich möchte in den Schnee gehen, aber keine Spuren hinterlassen. Das zweite Album der Band war übrigens, wie das häufig so ist, schwächer ausgefallen als das erste. Alles war irgendwie ziemlich traurig. Und ich musste mir irgendwann eingestehen, Schwärmerei, ja, aber zum Fan hatte es letztlich nicht gereicht. Started with explosions, the sound of bombs in your heart. But just like everything, the sounds would fade and fall apart. It's the echo sound of your love. It started strong, but it quickly fades. It's the echo, echo, echo. As your heartbeat fades away. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Der Lord schütze die Champs, die wir eben gehört haben. Der Lord schütze, nun ja, Mitte der 90er Jahre kam die Sache mit Oasis. Wieder war es Sonja gewesen, die mich vorab mit Musik der Band versorgt hatte, bevor es überhaupt auch nur eine Single der Gruppe in Deutschland zu erstehen gab. Und nicht nur das, Sonja arrangierte auch ein Interview mit den Gallagher-Brüdern Liam und Noel. Der fragliche Tag war recht chaotisch. Ich kam auf den allerletzten Drücker zum Interview. Liam wedelte ständig mit einem Manchester City-Schal herum und Noel verfluchte ohne Unterlass den Sänger der Manchester-Band The Farm. Nach meiner Erinnerung spielte die Band abends im Kölner Club Luxor. Der war restlos ausverkauft, gut und gerne 95% der Besucher freilich waren Briten. Das Oasis-Management hatte mich mit einer schwarzen Jeansjacke versorgt. Über einer der Brusttaschen prangte vergleichsweise klein der Bandname Oasis. Locker 20 Leute boten mir an dem Abend regelrechte Mondpreise für den Fall, dass ich ihnen die Jacke überließe. Aber ich blieb standhaft, fühlte mich als Fan. Dann kam der wunderbare Kölner Journalist Rocco Klein ins Spiel. Rocco war Präsident des deutschen Fanclubs Oasis Ultras mit damals geschätzt 25 Mitgliedern. Und er stellte den Antrag, mich als weiteres Mitglied aufzunehmen. Die Begründung lieferte er gleich mit. Der Typ hat eine dieser seltenen Oasis-Jacken und er trägt sie auch. Dem Antrag wurde stattgegeben. Ich war verdammt stolz und schwor Stein und Bein, Rocco für immer und ewig dankbar sein zu wollen. Der freilich verstarb dann leider wenige Jahre später, im Februar 2004. Die Aktivitäten der Oasis Ultras, gemeinsame Fahrten zu Oasis-Shows bis hin nach Manchester, euphorische Besäufnisse rund um sonstige Oasis-Konzerte, Ersatzhandlungen, Befriedigungen der Marke Ocean Color Scene oder auch und gerade The Soundtrack of Our Lives, das alles wurde danach weniger, bis es ganz dahin fädete. Oasis Ultras, ohne Rocco unmöglich. all that's left to say. You leave me with the rest of you. You've made it on your way. I need a call to say from you just before you go. The more that I've been close with you, the door was always closed. Drive away, there's nothing you should say. Die wunderbaren Ocean Color Scene mit meinem ganz persönlichen All-Time-Favorite-Song. Er heißt Drive Away. Ich habe ihn hier gerade gespielt. Und doch, zum Fan hat's nicht gereicht. Und dann eben doch, Oasis. Als Fan bist du gut beraten, Dinge über deine Helden herauszubekommen, von denen niemand sonst außer dir Kenntnis hat. Dass die Gallagher-Brüder sich ständig in den Haaren lagen. Dass die bezaubernde Patsy Kensit sich nicht entblödete, eine Zeit lang hinter Liam herzulatschen. All die Kontroversen mit Blur und so ziemlich dem ganzen großen Rest der sonstigen Musikwelt. Geschenkt, das war bekannt. Irgendwann dann kam es zu der legendären Schlägerei der Band mit Besuchern einer Hotelbar in München. Just zu dem Zeitpunkt, wo eine Tanzband im Hintergrund wieder zu spielen begonnen hatte. Klar, die Zeitungen waren voll davon. Aber kaum jemand wusste, welches Lied genau die Tanzband spielte, als die Schlägerei begann. Ich wusste es. Kein Wunder, ich war ja auch Fan. Wenn ich in jenen Tagen Kollegen traf und mit denen über Oasis sprach, stellte ich jeweils die Frage nach besagtem Lied und erntete natürlich Schulterzucken. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, sagte ich dann und genoss diesen Triumph des Fans über den Journalisten. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich es schon mehrfach an dieser oder an anderer Stelle in all den Jahren erwähnt habe. Ich erwähne es noch einmal als Fan. Long Train Running war's, ein Song von den Doobie Brothers. Fan hat's nicht gereicht. Muss ein Fan seinen Star eigentlich auf immer und ewig lieben? Ein Leben lang? Nun, womöglich muss er es üben. Kein leichter Job, die Sache mit Oasis. Irgendwann schien sie sich für mich erledigt zu haben. Was bleibt, wenn eine Liebe zerbricht? Ich würde sagen, Wertschätzung. Gestern nun ist das neue Album von Noel Gallagher's High Flying Birds erschienen, Chasing Yesterday. Und ich mag es auch deshalb, weil es mich handfest überrascht. Früher störten mich eigentlich fast alle Oasis-Songs, die Noel als Sänger sahen. In der Disziplin war und ist Liam nun mal der bessere der beiden Brüder. Heute schätze ich Noel vor allen Dingen in seiner eigentlichen Rolle, als wachen Songschreiber, als, Zitat, Spaced Out Jazz Odyssey, also als eine Art außerirdisch irrlichternde Jazz-Irrfahrt, so hat er Chasing Yesterday umschrieben, was natürlich eine Übertreibung ist. Aber eben auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ein Saxophon etwa in der Musik eines Gallaghers. Eigentlich undenkbar. Es sei denn, man hört in alte Werke des irischen Namensvetters Rory Gallagher hinein, der spielte auch Saxophon. Aber hier bei Noel, mal solistisch, mal im fetten Bläsersatz, das überrascht schon. Angeblich ist es ja Morrissey gewesen, der Ian Gallagher darauf gestoßen hat. Während eines gemeinsamen Saufgelages spielte Morrissey, so geht die Legende, den Uralt-Hit eines Mannes, den ich bisher offen gestanden nicht kannte. Brian Prott Hero heißt er, mit Pinball hatte er 1974 seinen größten Hit. Der Song ist gut. Was auch sonst soll ein Song schon sein, den Morrissey anderen Leuten vorspielt. Hier ist er. And I've run out of pale ale, and I feel like I'm in jail, and my music bores me once again. And I've been on the pinball, and I no longer know it all. And they say that you never know when you're insane. Got fleas in the bedroom, got flies in the bathroom, and the cat just finished off the bread. So I walk over Soho, and I read about Monroe, and I wonder was she really what they said. Got a call from a good friend, come on down for the weekend. Didn't know if I could spare the time. I knew a woman who was crazy about a boy who was lazy, but it didn't work out 'cause they just couldn't make it rhyme. Hey Jude, you were alright, I could have grooved with you all night, but you turned your back on the party game. Musik hier aus Noel Gallaghers High Flying Birds Chasing Yesterday. Ein Album, das auf Homogenität keinen unbedingten Wert legt. Fuck it, wir sind nicht bei Oasis. So hat Gallagher ein Songspektrum erklärt, das Referenzen zu Primal Scream, den Queens of the Stone Age zulässt und selbst mit Disco-Grooves um die Ecke kommt. Ganz vergessen allerdings hat der Oasis auch nicht. Hier und da hört man das. Ich mag dieses Album so sehr, dass ich heute die Bildergalerie der Oasis Ultras wieder einmal geöffnet habe. Sie steht ja noch im Netz. Da sind Tees, Uwe, Rocco, Volker, Dirk und auch Markus Kafka, den ich als Techno-DJ ebenso schätze wie in seinem angestammten Fach als gewiefter Fragesteller innerhalb von TV-Musiksendungen. Wobei ich gestehen muss, dass in Sachen Musikfernsehen alte Ausgaben der ZDF-Hitparade aus den 80er Jahren derzeit zu sehen auf dem ZDF-Kulturkanal in der Rangliste ganz oben stehen. Schuld daran trägt im Grunde meine Frau, die mir sagt, sie hätte die Sendung damals nie geschaut und empfinde sie heute als meisterhaft inszenierten Trash. Einen Musiker übrigens findet sie ganz toll. Er heißt Aaron Strobel und ist Gitarrist der Münchner Freiheit. Keine Angst, ich verlasse dich schon nicht, hat sie mir letztens gesagt. Ich bin halt nur Fan, hat sie hinzugefügt und drängt mich nun, ein Konzert der Band zu besuchen, die inzwischen zum Glück überwiegend nur noch in bayerischen Kleinstädten spielt. Das ist selbst ihr als Fan zu weit. Leider allerdings hat sich nun ein weiteres Date hinzugesellt. Irgendwann im Sommer spielt die Münchner Freiheit nämlich im wesentlich näher gelegenen Nordhorn. Muss ich mir Sorgen machen? Kann man Nordhorn nicht irgendwie verschieben? Viel, viel weiter runter nach Süden? Was mich betrifft, zum Fan hat's nicht gereicht. Vielleicht fällt's ihr ja nur zu leicht und das womöglich lebenslang. Lebenslang. Ein Typ namens Helmut Frey hat in der gestrigen Wiederholung einer Hitparadenfolge aus dem Winter 1986 übrigens ein Lied mit eben diesem Titel gesungen, lebenslang, um anschließend damit völlig abgeschlagen auf dem letzten Platz zu landen. Was für ein ungewöhnlicher Song, denke ich jetzt, denke ich heute, knapp 30 Jahre später. Wieso ist das niemandem bisher aufgefallen? Ich werde mich hüten, weitere Songs von Helmut Frey zu hören. Sie würden womöglich alles nur noch viel schlimmer machen. Fest steht, seit gestern hat der Mann einen Fan mehr. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Ihr nicht von ihr los. Selbst als sie ihm sagte, es ist aus. Und er denkt, solange ich atmen kann, hoffe ich, sie kommt wieder irgendwann. Ein Leben lang. Welt. Und er dachte, wie sie ihm oft fehlt. Ein Gefühl der Hoffnung.